kommst du, Sarah? Felix, erinnerst du dich daran, wie wir zusammen deinen 20. Geburtstag gefeiert haben? Du warst traurig. Wir gingen tanzen. Es war 14 Jahre nach Kriegsende. Du wolltest mir alles zeigen, was ich versäumt hatte. Filme, Bücher, Lieder und Moden, Tänze und Autos. Und dann spielte das Orchester den Titelsong aus der Dreigroschenoper von Kurt Weill. Es geschah etwas Geheimnisvolles. Dieses Lied verband auf magische Weise dein Leben mit meinem, wie nichts anderes vorher. Mäckchen besser. Mit 20 fängt für jeden das Sterben an. Für mich hat der Tod keinen Anfang und kein Ende. Sarah Klein löste ihre Lippen von denen Felix. Sie schob ihn zurück. Felix, hilf mir. Hilf mir, das, was ich tue, zu rechtfertigen. Hilf mir zu rechtfertigen, dass wir, die Opfer von gestern, die Henker von heute sind.